Regiment sein Straßenzieh. Auf mein Bursch in Reih und mit Jungheit. Meine Burschen der linken Band und trägt ein grünen Strauß am Hut. Meine Burschen der linken Band und trägt ein grünen Strauß am Hut. Und die Trommel und das Horn und der Tambour schreit den Ton. Jungheit! Meine Burschen der linken ist drauf. Trägt an seinem Hut den Strauß. Meine Burschen, ja, linken ist aus. Trägt an seinem Hut den Strauß. Regiment nach Hause zieht. Auf ein Bursch in Reit und Krieg. Juchai! Meine Burschen, ja, linken mein Hut. Trägt ein grünen Strauß am Hut. Thank you.